Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Church of Jesus Christ. Die Gemeinde von Jesus Christus ist der erfolgreichste, ja, man kann es Organismus nennen. Sie ist ein lebendiger, dynamischer Organismus, dem Gott innewohnt. Sie ist kein Gebäude, sondern Sie alle zusammen. Und sie ist der erfolgreiche, mächtige und ewige Leib, für den Jesus gestorben ist, um ihn zu erlösen. Sie alle sind ein Teil davon. Gott wird dafür sorgen, dass sein Sohn verherrlicht wird. Diese Welt geht in eine Richtung, die Gott nie für sie geplant hatte. Jemand fragte mich, warum lässt Gott das Böse zu? Ich sagte, wegen des freien Willens. Gott wollte keine Roboter. Hätte Gott Roboter gemacht, wäre die Erde ein wunderbarer Ort zum Leben, aber sehr kalt. Es gäbe keine Wärme. Es gäbe keine Zuneigung in der Familie. Man würde nicht gegenseitig Danke sagen oder jemanden aus Liebe beschenken. Es wären einfach lebendige Roboter. Würden Sie gern als Roboter leben? Gott hat den Menschen also mit freiem Willen geschaffen. Und er war mit dieser Antwort zufrieden. Alles ist auf den freien Willen zurückzuführen. Die Erde ist so chaotisch, weil der Mensch sich für das Falsche entschieden hat. Aber eines muss ich zum freien Willen noch sagen. Man kann sich die Konsequenz nicht aussuchen. Wir können uns die Strafe nicht aussuchen. Wir können uns nicht dagegen entscheiden, uns zu verbrennen, wenn wir den Finger ins Feuer halten. Das Verbrennen können wir uns nicht aussuchen. Entscheiden wir uns für das Feuer, entscheiden wir uns auch fürs Verbrennen. Da haben wir keine Wahl. Deswegen können wir auch nicht sagen, warum hat Gott meinen Finger verbrannt? Gott hat den Finger nicht verbrannt. Das waren wir selbst. Es ist nicht Gott, der das tut. Wollen Sie wissen, wie die Welt aussieht, wenn Gott am Steuer sitzt? Der Wolf liegt neben dem Lamm. Selbst die Schlange richtet keinen Schaden an. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Wenn Jesus wiederkommt, um über das tausendjährige Reich zu herrschen, wird das Paradies auf Erden sein. Es wird keine sterbenden Kinder mehr geben und keine Krankenhäuser. Man wird keine Polizei mehr brauchen. Niemand wird Böses tun oder etwas zerstören. Und es wird immer noch sterbliche Menschen geben. Wir anderen haben unsere verwandelten Körper. Aber es wird auch noch sterbliche Menschen geben. Und über diese sterblichen Menschen wird man sagen, er war ein Kind, wenn er mit 100 Jahren stirbt, schreibt Jesaja. Alles wird genau so sein, wie es war, als der Herr das Steuer in der Hand hatte. Die Menschen von heute machen Gott für vieles verantwortlich, aber nie sich selbst. Wenn auf der Straße etwas passiert, wollen sie gleich zum Verkehrsminister laufen, auch wenn er gerade beim Frühstück sitzt, und sagen, warum hast du das zugelassen? Nein, das ist nicht seine Aufgabe. Wir haben die Wahl. Und alle Leute sagen, Amen. Danke, Herr. Ja, während ich spreche, geschehen Heilungen. Der Herr heilt Menschen von chronischen Kopfschmerzen. Eine Person hier hat starke Kopfschmerzen. Auch da haben Sie die Wahl. Sie müssen sie nicht annehmen. Nehmen Sie die Heilung an, wenn Sie chronische Kopfschmerzen haben. Manche haben das ganz besonders morgens, wenn sie aufwachen. Sie wachen mit Schmerzen auf. Ich sehe, wie sie sich im Schlaf hin und her werfen. Wenn sie sich angesprochen fühlen, ganz gleich, wo sie sind, dann stehen sie jetzt auf. Aufstehen ist eine Haltung vor dem Herrn, um zu sagen, ich nehme es an, ich bin gemeint, ich nehme es an. Herr, wir beten dich an. Danke, Herr Jesus. Vater, im Namen von Jesus danke ich dir für diese kostbaren Menschen. Und ich danke dir, dass der Name Jesus über jedem anderen Namen steht. Danke, Vater, dass der Name Jesus über jeder Krankheit, jedem Schmerz und allem Schädlichen steht. Der Name Jesus steht weit über jeder irdischen Macht. Vor dem Namen Jesus beugt sich jedes Knie. Und im mächtigen Namen des Herrn Jesus Christus weise ich jetzt dieses Leiden aus ihrem Körper fort. Im Namen des Herrn Jesus Christus, heile jetzt, Vater. Im Namen von Jesus. Sie müssen nicht kämpfen, Sie müssen es nur als Geschenk annehmen. Vergessen Sie nicht, ein Geschenk ist etwas, das man annimmt, ein Charismata, ein Geschenk, das Sie als Gefallen von Gott annehmen. Gott tut Ihnen diesen Gefallen. Das bedeutet, dass Sie es nicht verdienen müssen. Sie nehmen es einfach an. Sagen Sie, Herr, ich danke dir und ich nehme es an. Herr, heile im Namen von Jesus und tue ein bleibendes Werk, damit dieses Leiden nicht wiederkommt. Im Namen von Jesus, sei geheilt. Sei geheilt. Sei geheilt. Sei heil und gesund im Namen des Herrn Jesus Christus. Im Namen von Jesus. Jetzt schütteln Sie den Kopf. 1, 2, 3 Mal, wenn Sie gerade Schmerzen gehabt haben. Bewegen Sie den Kopf. Bewegen Sie sich. Spüren Sie es? Spüren Sie Ihre Schultern? Wenn Sie merken, dass etwas passiert ist, dann winken Sie. Nicht alle, die stehen, haben Schmerzen. Sind die Schmerzen weg? Waren sie gerade noch da? Sie gingen bis über den Nacken runter. Sie haben sie gespürt, wenn sie sich bewegt haben. Und jetzt ist alles weg. Preis den Herrn. Ist alles weg? Preis den Herrn. Danke, Jesus. Sie auch, Schwester? Preis den Herrn. Okay, Sie dürfen sich setzen. Preis den Herrn. Sind Sie bereit für das Wort Gottes? Okay, gehen wir zu Römer 7. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist. Wenn Sie unsere Arbeit schon eine Weile kennen, dann wissen Sie, dass wir darüber reden, dass wir unter der Gnade sind und nicht unter dem Gesetz. Hier steht, dass wir für das Gesetz tot sind. Nichts ist endgültiger als der Tod. Nichts ist endgültiger als der Tod. Hier steht nicht, dass wir vor dem Gesetz schwach sind oder es nicht schaffen, ihm zu gehorchen. Nein, wir sind tot. Wir können ihm gar nicht gehorchen. Ob wir wollen oder nicht, wir können ihm nicht gehorchen. Wir sind tot. Und doch wollen wir das Gesetz zurückholen. Hier steht, ihr seid dem Gesetz getötet. Der Kontext hier ist, du sollst nicht begehren. Das steht in den 10 Geboten. Ihr seid dem Gesetz getötet. Bedeutet das, dass wir nachlässig und zügellos werden? Damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist. Sie sind mit Jesus verheiratet. Nicht mit dem Jesus, der am See Genezareth entlang ging, so mächtig und wunderbar das auch ist. Nein, sie sind mit dem einen verheiratet, der von den Toten auferstanden ist. Dem heute Auferstandenen, mit Ehre und Herrlichkeit gekrönten, der an der rechten Seite des Vaters sitzt. Mit ihm sind sie verheiratet. Es ist also eine bräutliche Liebe. Unsere Liebe zu Jesus ist eine bräutliche Liebe. Mit welchem Ergebnis? Damit wir Gott Frucht bringen. Damit wir Gott Frucht bringen. Sie müssen verstehen, dass es im Römerbrief um die Rechtfertigung durch Glauben geht. Der Römerbrief ist die Magna Carta vom Kern des Evangeliums. Im Evangelium geht es um die Rechtfertigung durch Glauben und nicht durch Werke. Aber hier steht, für das Gesetz tot, mit Jesus oder der Gnade verheiratet. Hier geht es nicht um Rechtfertigung, sondern um Heiligkeit. Und an diesem Punkt wehren sich viele Leute. Sie sagen, wir glauben, dass wir nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden, sondern durch das Blut von Jesus im Glauben. Da haben Sie auch recht. Aber wir glauben, dass wir das Gesetz halten müssen, um in unserem Leben Frucht zu bringen, um geheiligt zu werden. Nun, diesem Vers zufolge können wir Gott nur Frucht bringen, wenn wir für das Gesetz tot und mit Jesus verheiratet sind. Gerechtigkeit ist hier nicht der Kontext. So steht es in der Bibel, Freunde. Es steht in der Bibel. Es geht hier nicht um Rechtfertigung, sondern wie wir heilig leben. Es ist eine Anleitung für heiliges Leben. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Sehen Sie, wenn wir unter dem Gesetz sind, wirken die Leidenschaften der Sünden, die unter dem Gesetz sind. Je mehr Sie also versuchen, das Gesetz zu halten, desto mehr geschieht etwas Seltsames. Sie haben sündige Leidenschaften. Bei Menschen, die sich anstrengen, wird es nur schlimmer. Hören Sie. Einen Ausbruch sieht man also normalerweise nicht bei Leuten, die denken, dass sie es nicht schaffen, sondern bei denen, die denken, dass sie es schaffen und es versuchen. Das Gesetz soll zeigen, dass wir sündig sind. Es bringt es ans Licht. Die Leidenschaften der Sünden werden also durchs Gesetz geweckt. Und sie wirkten in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Sehen Sie den Gegensatz hier? Gott Frucht bringen und dem Tod Frucht bringen. Ich dachte, ich zeige es Ihnen noch einmal. Die Bibel sagt also ganz deutlich, dass das ein Unterschied ist. Wenn wir unter dem Gesetz sind, haben wir immer noch sündige Leidenschaften. Sind wir unter der Gnade und verheiratet mit Jesus und für das Gesetz tot, bringen wir Frucht für Gott. Ihre Entscheidung. Wenn Sie also hören, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade, dann klingt es zuerst, als würden wir den Menschen die Erlaubnis geben, zu sündigen. Und ich verstehe die fleischliche Reaktion. Ich nenne es eine fleischliche Reaktion, denn ich sage Ihnen, das Fleisch ist nie besser versteckt, als wenn es religiös ist. Es macht das Christentum zu einer Religion. Was heißt das also praktisch? Werden Sie praktisch, Pastor Prince. Was heißt das für unser Leben? Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich immer noch sehe, wie der Heilige Geist wirkt. Ich sehe jemanden mit Schmerzen in der linken Schulter. Sie leiden schon eine ganze Weile darunter. Wer Sie auch sind, bewegen Sie einmal Ihren Arm hoch und runter. Kümmern Sie sich nicht um Ihre Sitznachbarn. Wenn Sie wieder zu Hause sind, sind die alle nicht da. Wenn Sie Schmerzen haben, sind die alle nicht da. Sie freuen sich alle mit Ihnen. Glauben Sie mir, sie freuen sich. Bewegen Sie Ihren Arm hoch und runter. Sie haben gerade Schmerzen, nicht wahr? Sie alle, die gerade Ihren Arm heben, Sie alle haben gerade Schmerzen in der linken Schulter. Einige von Ihnen haben das immer wieder, aber im Moment haben Sie keine Schmerzen. Wenn Sie gerade Schmerzen haben, bewegen Sie Ihren Arm hoch und runter. Wie Naaman. 7-mal. Machen Sie das 7-mal. Das ist ein Akt des Glaubens, um das Geschenk anzunehmen. Es bedeutet, dass Sie gerade Schmerzen haben und Sie bewegen Ihren Arm, um Gott zu antworten, richtig? Noch einmal, im Namen von Jesus. 1, 2, 3, heben Sie Ihren Arm und schauen Sie, ob der Schmerz noch da ist. Preis den Herrn. Wenn Sie wissen, dass der Schmerz weg ist, winken Sie. Winken Sie. Sehen Sie das? Preis den Herrn. Winken Sie, genau. Dort, wo ich hinzeige, dort passiert es gerade. Preis den Herrn. Unter denen, die Schmerzen hatten, sind auch einige, die normalerweise Schmerzen haben. Das sind Leute mit Schmerzen. Winken Sie noch einmal, wenn Sie Heilung empfangen haben. Sehen Sie das? Genau dort habe ich es gesehen. Ist Gott nicht gut? Ist Gott nicht gut? Preis den Herrn. Können Sie jetzt bitte aufhören, mich mit so etwas zu unterbrechen? Aber es ist wunderbar zu sehen, wie sehr Gott Menschen liebt. Wo waren wir? Gott Frucht bringen und dem Tod Frucht bringen. Wir beten im Namen von Jesus, dass es nicht wiederkommt. Amen. Also, ganz praktisch, Pastor Prince. Wie lebe ich, wandle ich unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz? Die Gefahr unter dem Gesetz ist, dass es zur Sünde führt. Denn die Kraft der Sünde ist das Gesetz. 1. Korinther 15, 56. Schreiben Sie es auf. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Aber die Quelle der Heiligkeit ist Gnade. Wie lebe ich also ganz praktisch unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz? Galater 5, Vers 18. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Deswegen hat uns Gott den Geist gegeben. Zu Pfingsten kam der Heilige Geist. Wissen Sie, was geschah, als Gott dem Menschen das Gesetz gab, die 10 Gebote? Gott gab das Gesetz. Charlton Heston war dort. Mose war dort. Gott gab die 10 Gebote. Und was geschah am Fuß des Berges? 3000 Menschen starben. 3000 Menschen. Was für ein Fest war das? Das allererste Pfingstfest. Deswegen heißt es in der Sprache des Neuen Testaments, dass der Tag der Pfingsten erfüllt war. Sagen Sie, erfüllt war. Sehen Sie, Juden verstehen das. Gott wollte ein anderes Pfingsten schaffen. Das erste war nur ein Bild und das zweite war das eigentliche Pfingsten, die Wirklichkeit. An welchem Berg geschah das? Nicht mehr am Berg Sinai, sondern am Berg Zion. Am Berg Zion gab Gott den Heiligen Geist und 3000 Menschen wurden gerettet. In der Bibel heißt es, der Buchstabe tötet. Das Gesetz tötet, aber der Geist schenkt Leben. Als das Gesetz gegeben wurde, starben 3000 Menschen. Als die Gnade gegeben wurde und der Geist kam, wurden 3000 gerettet. Wenn Sie im Geist wandeln, wandeln Sie also im Leben. Deshalb steht da, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. In dieser Welt gibt es eine Macht namens Tod. Jedes Mal, wenn ein Haar am Boden liegt oder der Arzt sagt, das ist normal, wenn man älter wird, ist das ein Zeichen für die Macht des Todes. Ich bin hier ganz realistisch und praktisch. Und ist das Gottes Wille? Nein, ursprünglich war das nie Gottes Wille. Hören Sie. Aber es gibt ein Versprechen in der Bibel, oder vielmehr eine Wirklichkeit, eine Tatsache. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde. Und nicht nur davon, sondern auch vom Gesetz des Todes. Jede chronische Müdigkeit ist der Anfang von Krankheit. Jede Krankheit ist der Anfang vom Tod. Es ist ein Prozess des Todes. Gott wollte nie, dass der Mensch das erlebt. Aber wenn Sie Römer 8, Vers 2 immer wieder bekennen, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, dann bewirkt das etwas in Ihrem Körper. Die Macht des Todes wird von Ihnen abfallen. Denn nur weil Sie durch das Kreuz von Jesus Christus befreit sind und Jesus den Tod besiegt hat, heißt das noch nicht, dass der Tod nicht versuchen wird, sich an Sie zu heften. Amen. Ich meine mit Tod nicht nur, dass Ihr Herz aufhört zu schlagen. Das ist das Ende. Nein, das Ende für Nichtgläubige ist der zweite Tod. Für Gläubige gibt es den zweiten Tod nicht mehr. Glauben Sie also, dass das vollendete Werk von Jesus Sie frei macht. Nicht nur von Sünde, sondern auch vom Tod. Amen. Preist Gott. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Viele von uns sind Gewohnheitstiere und unsere Gewohnheiten bringen uns dazu, dem Fleisch nachzugeben. Das Fleisch will, dass wir dies so machen und das so. Gott schickt ihnen also mehr Menschen, mit denen sie anecken. Sie stellen ihre Sachen zum Beispiel so hin, aber sie stellen sie um. Warum stellen die Leute immer meine Sachen um? Weil sie ihr Fleisch wahrnehmen sollen. Das Fleisch ist also sehr gesetzlich. So the flesh is very legalistic. Wenn ich über die Ehe predige und die sieben Schritte zu einer guten Ehe, macht ein gesetzlicher Mensch daraus ein Gesetz. Verstehen Sie, was ich sage? Es ist also wichtig, dass wir mit dem Geist fließen. Sagen wir nicht, du musst deine Frau an der Tür küssen, bevor du zur Arbeit gehst, oder du musst dies tun, du musst das tun. Das ist alles wunderbar. Küssen in der Ehe ist toll. Und alle verheirateten Leute sagen Amen. Bei einigen klingt das eher gequält, aber egal. Die Sache ist die, der Geist Gottes weiß, wann und wie. Amen? Fließen Sie einfach mit dem Geist. Vielleicht baden Sie gern abends, aber der Geist Gottes sagt Ihnen, dass Sie früher baden sollen. So einfach ist das. Vielleicht sagen Sie, ach nein, aber wir müssen lernen, mit ihm zu fließen. Und wenn Sie lernen, mit ihm zu fließen, wird er Sie dazu bringen, Sachen zu tun, die Sie nicht gewohnt sind. Aber Sie werden Freiheit finden. Und Sie werden auf einmal sagen, wow, das habe ich noch nie erlebt. Ja, es ist doch Wahnsinn, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ich glaube, das hat Churchill gesagt. Wenn wir mit dem Geist fließen können, führt er uns in die Freiheit. Er führt uns in die Freiheit. Wenn Sie gern rennen, sagt er Ihnen vielleicht, dass Sie gehen sollen. Wenn Sie gern gehen, sagt er Ihnen vielleicht, dass Sie kriechen sollen. Nein, nein, ich scherze nur. Also, wandelt im Geist. Gehen wir ein paar Verse zurück. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und wie die Menschen es umgedreht haben. Sie sagen, versucht nicht, die Lust des Fleisches zu vollbringen, dann wandelt ihr im Geist. Das ist die Mentalität der meisten Christen. Tu dies nicht, tu das nicht, gib nicht nach, tu das nicht. Dann wandelt ihr im Geist. Nein, die Bibel sagt es viel positiver. Wandelt im Geist. Lernt mit dem Geist zu fließen, lernt auf ihn zu hören, lernt euch von ihm führen zu lassen. Gott spricht nicht nur durch eine innere Stimme, aber wir können ihn spüren. Wir haben Frieden oder keinen Frieden. Wenn Sie Frieden haben, tun Sie es. Wenn Sie keinen haben, tun Sie es nicht. Amen. Wenn Sie kleine Kinder haben, haben Sie manchmal Frieden darüber, sie nicht zurechtzuweisen, wenn sie weinen und ungezogen sind. Manchmal haben Sie Frieden darüber, nichts zu sagen. Vielleicht, weil Sie müde sind. Der Geist Gottes weiß das. Aber es gibt auch Zeiten, und das müssen besonders Freunde der Gnade hören, es gibt Zeiten, in denen Sie Ihre Kinder zurechtweisen müssen, weil Sie sie herausfordern und provozieren. Sie wollen Ihren Willen durchsetzen. Sie sollen nicht Ihren Geist brechen, aber brechen Sie Ihren Willen. Wenn Sie das jetzt nicht tun, haben Sie ein Problem mit Ihnen, wenn Sie Teenager sind. Und Sie müssen sich nicht darüber wundern. Hören Sie also auf den Geist. Der Geist Gottes sagt, lass das nicht durchgehen. Das ist eine Herausforderung. Kümmer dich darum. Verstehen Sie? Und ja, es ist schwer. Einmal, als ich meinen Sohn zurechtgewiesen habe, sagte er, du hast meine Gefühle verletzt. Er ist erst 4 Jahre alt. Ich bin verletzt. Ich sagte zu ihm, ich noch viel mehr. Das tut mir weh. Weißt du, wie sehr ich dich liebe? Das tut mir weh. Du hast meine Gefühle verletzt. Ich fragte Wendy, hat er das von dir? Nein. Wir sagen nicht, du hast meine Gefühle verletzt. Natürlich haben wir Auseinandersetzungen, aber wir achten darauf, dass er nicht dabei ist. Ich weiß noch, als meine Mutter vor Jahren auf Jessica aufgepasst hat. Jessica war noch klein. Wir fuhren in den Urlaub und als wir wiederkamen, sagte sie nach jedem Wort La. Ja, La. Nein, La. Ja, wir sind Singapurer. Das hier ist das La-La-Land. Wir sagen ständig La. Nach fast jedem Satz. La. There you go. Also fragte ich meine Mutter, warum sagt sie die ganze Zeit La? Hat sie das von dir? Und meine Mutter schaute mich an. Nein, La. No, La. Meine Mutter ist eine ganz besondere Frau. Wandelt im Geist, so werdet ihr. Wir konzentrieren uns also darauf, uns vom Geist leiten zu lassen. Dann werden wir kein Du sollst nicht hören. Amen. Ich will Ihnen also heute die wunderbare Person des Heiligen Geistes vorstellen. Er will nie im Mittelpunkt stehen. Deswegen hat der Heilige Geist keine Titel. Wir nennen ihn nur Ruach HaKadosh, Heiliger Geist. Oder Geist heilig. Ruach heißt Geist, Kadosh heißt heilig. Übersetzt Heiliger Geist. Er hat keine anderen Titel. Jesus hat viele Titel. Gott der Vater hat viele Titel. Aber der Heilige Geist wird nur der Heilige Geist genannt. Es gibt Symbole für ihn wie Feuer, lebendiges Wasser, Quelle und so weiter. Auch Öl. Aber keine Titel. Warum? Der Heilige Geist ist genauso sehr Gott wie Jesus und der Vater. Aber er ist der Gott, der sich daran freut, Jesus zu verherrlichen. Das ist das Wunderbare am Heiligen Geist. Und ja, wir können über den Heiligen Geist lehren, kein Problem. Aber wenn es in einer Lehre nur um den Heiligen Geist geht und wir vergessen, dass der Heilige Geist immer Jesus verherrlichen will, dann haben wir den Kern nicht begriffen. Hören Sie? Wenn Sie die Freundschaft des Heiligen Geistes wollen, wollen, dass er Ihnen nahe ist und Sie umgibt, dann reden Sie über Jesus. Reden Sie über Jesus. Dann werden Sie die Salbung des Heiligen Geistes spüren. Reden Sie über Jesus. Sie müssen nicht viel wissen. Reden Sie einfach über Jesus. Ich will Ihnen etwas über Menschen sagen, die Jesus lieben. Sie erreichen im Reich Gottes viel mehr als Theologen und Menschen, die die Bibel von A bis Z kennen. Wenn Sie zum Gottesdienst kommen, geht es nicht um Bibelwissen. Es geht nicht um Bibelwissen. Man kann Bibelwissen sogar gegen Menschen und gegen Gottes Ziele einsetzen. Es gibt Leute, die mit mir streiten, und es sind Theologen. Ich respektiere sie, ich ehre sie. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Einem Theologen ist jeder ebenbürtig, der Jesus liebt. Es ist wie mit dem Blinden, der mit den Theologen seiner Zeit sprach, den Pharisäern. Sie kannten ihre Tora, also das Alte Testament, von A bis Z. Viele von ihnen kannten große Teile der Bibel auswendig. Und diese Pharisäer waren Antichristus. Sie waren gegen Jesus. Aber der Blinde sagte zu ihnen, ich weiß nicht, ob dieser Mann ein Sünder ist oder nicht, aber eines weiß ich war blind und jetzt kann ich sehen. Sehen Sie? Der mit den Argumenten wird nie den mit der Erfahrung besiegen. Wenn Ihre Kollegen kommen und über ihre sogenannten Entdeckungen reden, sagen Sie, aber ich weiß, wie ich war, und jetzt bin ich frei. Das ist alles, was Sie sagen müssen. Amen. In Matthäus 2 lesen wir die Geschichte von den Weisen, die nach Jerusalem kommen. Die Weisen fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Als König Herodes das hörte, bekam er Angst. König der Juden? Ich bin der König. Also rief er die obersten Priester und Schriftgelehrten zusammen. Männer, die die Bibel kannten. Diese Männer lebten an seinem Hof und genossen den Luxus des Palastlebens. Er ließ sie, die obersten Priester und Schriftgelehrten, rufen. Und sie kannten sich in der Bibel aus. Er sagte zu ihnen, findet heraus, wo der Messias geboren wird. Warum fragte er das? Weil er das Kind finden und töten wollte. Stimmt's? Und die Priester und Schriftgelehrten wussten das. Wissen Sie, was diese Männer mit ihrem Bibelwissen sagten? Sie sagten, König, es steht übrigens bei Nahum, da steht in Bethlehem. Denn es steht geschrieben, aus dir Bethlehem Ephrata, der kleinsten aller Städte, will ich den Herrscher hervorbringen, der von alters her ist, und er soll über mein Volk Israel herrschen. Sie wussten aus dieser Prophetie, dass er der Messias ist. Sie kannten die Bibel, sie kannten die Stelle, aber sie gebrauchten ihr Bibelwissen gegen Christus. Ist das nicht erstaunlich? Bibelwissen ist nicht genug. wenn sie nicht Jesus lieben.